Kritik hagelt, sagen, ich war nicht in allen Punkten hundertprozentig mit dir übereinstimmt, aber du hast mir unglaublich viele Denkansätze auch mit auf den Weg gegeben und ich danke dir total für diesen Vortrag. Ich fand das ganz toll. Dankeschön. Wir quatschen nachher noch ein bisschen, ja? Nein, aber es war auf jeden Fall. Freut mich. Gerne auch kritische Fragen auf jeden Fall. Du würdest es nicht erwarten, aber eine kritische Nachfrage kommt von mir, weil Hintergrund ist, ich habe selbst auch schon gegenüber Genossinnen und Genossen die Position versucht stark zu machen, dass es aus einer emanzipatorischen Perspektive wünschenswert wäre, wenn es beispielsweise ein Kinderkopftuchverbot gäbe oder auch in öffentlichen Einrichtungen. Als Linke können wir gerne auch darüber streiten, ob auch andere religiöse Symbole dort verbannt werden können. Okay, aber dann wurde mir entgegnet, können wir denn absichern, dass der Staat dann gegenüber Kindern aus solchen Familien auch noch die Schulpflicht durchsetzt und somit tatsächlich auch diese Kinder Aufklärung erfahren können? Oder werden sie quasi, ist dir dazu etwas bekannt? Gibt es Erfahrungen, auch vielleicht in anderen Ländern? Ich meine, in der Türkei gibt es beispielsweise solche Vorschriften oder gab es auch. Und kannst du dazu was sagen? Also es ist natürlich so, dass das ja ein sehr häufiger Einwand ist. Das macht, das ist zum Beispiel auch so etwas, das Reyhan Şahin sagt. Reyhan Şahin hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, auf das ich mich auch nächste Woche stark beziehen werde. Yalla Feminismus heißt es. Und darin schreibt sie tatsächlich auch, und das finde ich ganz interessant, weil sie deskriptiv viele richtige Beobachtungen macht. Sie schreibt darin, dass sie weiß, dass das Kinderkopftuch, also gerade eben bei jungen Mädchen, sie weiß, dass das aufgezwungen wird. Also sie weiß, dass sich die Mädchen nicht freiwillig dafür entscheiden, sowas jeden Tag zu tragen. Sie meint, es gibt vielleicht mal Mädchen, die Mutter nachahmen wollen, aber das machen sie dann vielleicht 2 bis 3 Mal. Aber sie weiß absolut, dass Frauen oder junge Mädchen, die wirklich in sehr jungen Jahren täglich Kopftuch tragen, sie weiß, dass sie das nicht freiwillig machen. Und sie findet das schlecht, meint sie, aber sie meinte auch, das Problem mit einem Kinderkopftuchverbot wäre, dass sich ja dann eben die Eltern, die davon betroffen sind und die aber nicht wollen, dass ihre Mädchen unbedeckt zur Schule gehen, dass die dann sagen könnten, dann stecken wir sie irgendwie auf eine islamische Privatschule oder dann stecken wir sie ganz woanders hin und deswegen sei Reyhan Şahin dann gegen ein solches Verbot. Und dazu muss ich sagen, dass es sich von selbst versteht und das ist hoffentlich auch irgendwo klar, dass Mädchen, die für die Schule hier gemeldet sind, im Falle eines solchen Kopftuchverbotes, dann natürlich auch irgendwo weiterhin auf der Liste stehen müssten für entsprechende Kontrollen, dass auch durchgesetzt wird, dass sie dieser Schulpflicht nachgehen. Und ich finde es immer ein sehr, sehr hakiges Argument, wenn man sagt, ja, aber das kann dann vielleicht nicht so richtig durchgesetzt werden oder dann suchen die sich vielleicht irgendwie einen Umweg oder suchen sich irgendwelche Tricks, um das anders zu machen. Und da muss man dann sagen, da ist der Staat dann eben immer noch in der Pflicht. Also es ist natürlich auch bei anderen, ich sag mal, problematischen Gesetzen ganz klar, dass ein Gesetz auch immer sehr weitläufig sein muss, dass ein Gesetz auch viele Eventualitäten abdecken muss oder viele, was wäre wenn und was machen wir dann. Und es ist natürlich klar, wenn man jetzt einfach nur sagt, wir verbieten das jetzt und wir achten aber nicht mehr darauf, wer da noch zur Schule kommt oder wer da noch hier gemeldet ist und wir machen da auch keine Aufklärung, das ist ja auch irgendwie sehr wichtig. Also dass zu so einem, ich sag mal, zu so einem Gesetz müsste ja ein ganzes Paket folgen, sage ich mal, dass zum Beispiel irgendwo auch so eine Aufklärung auch in der Schule erfolgt. Also dass man wirklich auch den Mädchen, die Kopftuch getragen haben, auch erklärt, wieso es, also was das für einen Sinn ergibt, wenn sie es jetzt nicht mehr tragen, dass man auch diesen jungen Männern, die die Frauen unterteilen in gute und schlechte Frauen, dass man denen eben sowas auch irgendwo nahe bringt. Weil ich denke, Eltern, die jetzt sagen wir mal 40 Jahre alt sind, die 30, 40 Jahre alt sind, dass es bei denen vielleicht nicht mehr ankommen wird, wenn man mit denen irgendwie so ein, ich sag mal, Aufklärungsunterricht über das Kopftuch betreibt, muss, das kann natürlich auch anders sein. Aber das ist gerade eben bei jungen Menschen, die auch eben in der Schule durchaus noch mitformbar sind. Und wir hatten bestimmt alle irgendwelche Lehrer, die uns irgendwo noch mehr als nur Unterricht mit auf den Weg gegeben haben. Und dass man da vielleicht eben mehr als nur bloßen Unterricht mit auf den Weg geben kann und wirklich auch Aufklärung in der Schule betreibt. Also das heißt, dass man wirklich so ein ganzes Maßnahmenpaket mit verabschiedet und eben jetzt nicht nur sagt, wir machen jetzt das Verbot und nach uns die Sintflut. Ich weiß jetzt eben nicht, wie das in Österreich gehandhabt wird, wo es eben ein solches oder wo es eben seit kurzem so ein Kopftuchverbot für junge Mädchen gibt oder eben für die Volksschule, ich glaube bis zur 8. Klasse oder so. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, also ich habe das erstmal durchaus begrüßt, aber da bin ich erstmal so ein bisschen skeptisch, wie das umgesetzt wird, weil es meines Wissens da wirklich nur um das reine Verbot und nichts weiter geht. Und ich meine, an so einem Verbot hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz. Also da kann man eben nicht sagen, wir machen nur das und dann nach uns, egal was passiert, aber Hauptsache wir haben das Verbot. Also da muss man sich dann auch so ein bisschen fragen, was war dann eigentlich die Motivation dafür, wenn es nur um das Verbot geht. Auch so ein bisschen darauf an, was mit Kopftuchverbot in dem Sinne gemeint ist. Also man kann jetzt natürlich nicht irgendwie ein total generelles Kopftuchverbot auch für irgendwie auf die, für die Straße oder sagen es mal so, also darum geht es nicht. Also ich bin auch nicht dafür, dass man das Kopftuch irgendwie in so einem Maß verbietet, dass Frauen sofort festgenommen werden, wenn sie mit Kopftuch auf die Straße gehen. Um sowas geht es gar nicht. Also es geht wirklich um ein Kopftuchverbot in staatlichen Einrichtungen, an Schulen, eben auch dass auch Lehrerinnen ohne Kopftuch unterrichten. Und es geht jetzt wirklich nicht darum, so ein allumspannendes Lebensverbot, sage ich mal, für... Ja, aber das ist ja halt der Punkt, dass quasi keine Entwicklung in der Generation auch stattfinden kann, wenn eben schon direkt Verbote sind. Damit schürt man ja quasi eine Parallelwelt, so wie es halt auch mit den GastarbeiterInnen war, die eben hierher gekommen sind, sodass es halt klar getrennt wird, weil diese eben nie dazugehören können und nicht mal BildnerInnen werden können, weil sie eben anhand dessen ausgeschlossen werden. Also es kann keine Veränderung stattfinden. Also ich sag mal ich sehe zwar schon, was du mit dieser Kritik erstmal an Verboten überhaupt meinst, ist aber natürlich auch so, dass gerade auch historisch erwachsen uns viele, viele Verbote auch sehr, sehr viele Freiheiten erobert haben. Also es ist so, wir hätten sehr, sehr viele Freiheiten nicht oder wir hätten sehr, sehr viele Sicherheiten nicht, wenn es eben nicht auch Verbote gäbe. Deswegen bin ich keine in dem Sinne wirkliche Gegnerin von Verboten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was noch mit da dran hängt. Und also was eben dieses Kopftuch im Staatsdienst angeht, da ist es halt eben auch irgendwo sehr, sehr wichtig, dass wir es da wirklich gerade auch mit Vertreterinnen des Staates zu tun haben, die dann eben nicht ein Symbol tragen, dass Frauen eben als Menschen zweiter Klasse beziehungsweise eben Frauen als Menschen, die ihre Sündigkeit bedecken müssen, dass es die eben nicht so kennzeichnet. Von dem her, also ich bin wie gesagt auch immer dafür, dass man mit diesen Frauen auch in einen Dialog tritt. Ich selber habe auch schon an Podiumsdiskussionen mit Frauen mit Kopftuch teilgenommen und es ist halt so, die Argumente werden tatsächlich auch häufig verstanden. Also es ist nicht so, dass das irgendwie komplett nicht verstanden wird. Viele tragen es dann halt einfach auch irgendwo aus einer gewissen Gewohnheit heraus und es wäre natürlich schön, wenn es eben ein solches, und da kommt dann wieder dieses Kinderkopftuchverbot ins Spiel, wenn es eben in Schulen parallel eben dazu, dass es eben ein solches Verbot gibt, wirklich dieser Aufklärungsunterricht auch betrieben wird. Und wenn halt auch wirklich vermittelt wird, wieso es wichtig ist, dass eben Frauen, die im Staatsdienst tätig sind, die junge Menschen unterrichten, die eben auch so ein bisschen eben den Staat auch in dem Sinne repräsentieren, wieso es eben wichtig ist, dass die als weltanschaulich neutral erkannt werden. Ist der Staat neutral? Nein, aber das meine ich ja, also dass die eben in dem Sinne als weltanschaulich neutral eben anerkannt werden. Aber ist Deutschland als Staat weltanschaulich neutral? Das kommt ja jetzt darauf an, was du mit weltanschaulich neutral meinst. Nicht gerade? Bitte? Regiert nicht die CDU? Ja, natürlich. Ist Deutschland nicht von den ganzen Kirchen geprägt? Also es ist halt auch nicht ja, neutral, oder? Natürlich, klar, also natürlich ist Deutschland sehr kirchlich geprägt. Wir haben natürlich auch christliche Vereine, in die man, wo man halt auch eben nur arbeiten kann, wenn man christlicher Konfession ist. Ich selber habe ja auch noch ein Ehrenamt bei der Diakonie in Mannheim und das stimmt natürlich. Es ist aber natürlich auch so, dass man, ich sag mal, diesen Strukturen in dem Sinne relativ einfach entkommen kann. Also es ist halt so, diese Vereine können einem Probleme machen, wenn man da arbeitet und dann irgendwie unverheiratet mit Kind ist, das kann einem tatsächlich Probleme machen. Oder in der Pflege, wenn man in der Pflege arbeiten will und ja. Keiner Kirche angehört. Ich arbeite im kirchlichen Betrieb und bin nicht getauft. Ja gut, meine Mutter hat halt im Altersheim gearbeitet und hat halt Probleme gehabt, dass sie kann. Ja, und das ist, also das finde ich, das halte ich auch definitiv für ein Problem und das stimmt und das sollte nicht so sein. Aber ich würde mal so sagen, also auch wenn ich da eben für die Abschaffung bin, und es stimmt, ich würde nicht behaupten, dass Deutschland in dem Sinne neutral ist, aber es sollte ja zumindest angestrebt werden. Und das heißt, wir können eben mit einem solchen Kopftuchverbot eine Situation haben, dass gerade eben auch, weil das Kopftuch ja auch wirklich am Kopf getragen wird und damit eben wirklich an der Person etwas symbolisiert wird, da können wir eben was machen. Aber warum und können wir denn nicht an der Kirche machen, zuerst? Wir können, also ich würde mal behaupten, dass an der Kirche durchaus gerade auch von Linken sehr viel Kritik gemacht wurde. Also ich würde auch behaupten, dass ich würde behaupten, dass nahezu alle Linken schon wirklich diese Kritik auch an der Diakonie kennen, an christlichen Trägern, dass das immer ein sehr großes Thema war in linken Kreisen. Die erste Religionskritik, die wir als Linke mit Sicherheit gelernt haben, ist die Kritik am Christentum. Damit sind wir mit Sicherheit alle aufgewachsen. Und es war immer klar, dass wir das machen können. Es war immer klar, dass wir kritisieren können, dass die Kirche homofeindlich ist. Es war immer klar, dass wir kritisieren können, dass es in Osteuropa schlimme Zustände gibt zum Thema Abtreibungsrechte, auch in Kroatien, wo ja meine Mutter herkommt, dass es da schlimme Zustände gibt zum Thema auch Homosexualität, dass Schwulen, Lesben-Ehe komplett abgelehnt wird. Das können wir alles machen und das, man muss auch sagen, die Antifaschisten in Kroatien machen vor Ort ganz tolle Arbeit, wenn sie nicht gerade verprügelt werden von Ustascha, ja? Machen die auch wirklich ganz tolle Arbeit und das kann man auch wertschätzen, dafür kann man sich weiterhin einsetzen, aber ich sehe es halt nicht als so ein Nullsummenspiel, sage ich mal. Also das sind Sachen, die von Linken schon viel gemacht werden, die hier und da noch mehr gemacht werden könnten, aber das schließt ja eben nicht aus, dass man eben nicht eine Kritik auch am Islam macht oder nicht eben auch am Kopftuch macht. Also das spielt sich ja nicht gegeneinander aus in dem Sinne. Ja, also das Ding ist halt, du hast vollkommen recht, dass die Kritik auch am Islam ausgeübt werden sollte. Das Ding ist eben nur, dass wir eben in Deutschland leben und Deutschland wird halt institutionell vom Christentum geprägt. Und die Länder, die eben vom Islam geprägt werden, sind halt institutionell damit, sollten sich damit konfrontieren. Und in Deutschland ist es halt eben so, dass eben dann halt Gruppen, Flüchtlinge irgendwie herkommen und dann halt diese ganzen Sachen mit sich tragen. Und ich sage, dass es der falsche Ansatz ist, generell humanistisch zu sein, diese Menschen komplett auszuschließen, weil sie eben diese Jahrtausende Kultur eben mit sich tragen und es schwierig ist, direkt jetzt einen Cut hier zu setzen und zu sagen, so, wir machen das jetzt richtig, statt an den eigenen, sich an der eigenen Nase zu fassen und zu sagen, okay, wir müssen erstmal in der Kirche arbeiten, bevor wir mit diesen Ansätzen weitermachen. Okay, ich sehe mehrere Leute wollen dazu was sagen. Möchtest du gleich was? Ja, ich würde da vielleicht nur nach anknüpfen und also das nochmal bestärken. Das ist halt eben genau diese Schwierigkeit, die dann immer hervorgebracht wird, oder es ist immer dieselbe Antwort, die auf jeden Fall eine Berechtigung hat. So, ne? Dann sollte sich eine Linke erstmal irgendwie mit den eigenen Verhältnissen beschäftigen. Und genau da kommt wieder das Problem rein. Wir reden hier teilweise nicht von Menschen, die irgendwie gestern gekommen sind. Also das ist jetzt Geflüchtete genannt. Es sind aber teilweise Menschen wie meine Eltern, die irgendwie vor über 40, 50 Jahren hierher gekommen sind. Das heißt, eine deutsche Linke macht dort an der Stelle oftmals tatsächlich einen Cut zwischen den eigenen und den anderen. Also das, was sie eigentlich oft tatsächlich RassistInnen vorwirft, dass sie das machen würden, wird darin reproduziert. Also wenn du an der Stelle... Wie würdest du das unterscheiden, wenn du jemanden siehst? Naja, vielleicht an dort anzuknüpfen, dass man tatsächlich es irgendwie nicht die Augen davor verschließt, dass es Gewaltverhältnisse gibt, die nach innen wirken und die schlicht nicht beachtet werden. Also ja, und das dort, sollte man beachten. Ja, ich meine, aber Verbote dann ja dort, also oder an der Stelle sind Verbote sinnvoll, wo sie ein quasi in diesem Verhältnis noch weniger geschütztes irgendwie schützen sollen. Also nehmen wir mal beispielsweise, wenn wir von diesem sogenannten Kinderkopftuch sprechen, dann schützt es dort Personen, die normalerweise nicht geschützt werden, weil dort nicht eingegriffen wird. Und da stellt sich für mich, also das ist so, ja okay, dann müssen wir irgendwie vorsichtig sein, die Eltern könnten sich irgendwie davon diskriminiert fühlen, aber keiner denkt irgendwie einen Schritt weiter, was das bedeutet, dass eigentlich so ein Verbot vom Kinderkopftuch im Grunde fast auch schon von so einer, keine Ahnung, Aschar-Universität irgendwie, also so religiösen Institutionen, die das fast ablegen können. Also da werden fast islamistische Positionen aufgegriffen und affirmiert, die im Grunde weit sogar noch über den konservativen Islam hinausreichen und gesagt, naja, das ist aber das Recht der Eltern. Aber warum ist der Ansatz immer auf die Frau? Also klar, Kinderkopftuchverbot stimme ich vielleicht noch eher mit überein, aber warum liegt der Fokus immer auf der Frau und nicht auf die Verhaltensweisen vom Mann? Ja klar, also darum, warum liegt immer der Fokus auf der Frau so? Das ist ja ein patriarchales Instrument. Also und da würde ich dann sagen, das, was zu kämpfen wäre, wären die dahinterliegende oder die dadurch ausgedrückte Geschlechterordnung. Und dafür sind in erster Linie, wäre jetzt meine Position, sind die dafür zuständigen, also einmal das patriarchale Verhältnis, aber dann auch konkret die dahinterliegenden Subjekte und die Männer, die das irgendwie... Ja, warum gibt es nicht dafür Verbote? Also dazu würde ich nur ganz, ganz kurz wirklich auch einhaken, weil jetzt fragt man sich, wieso ist der Fokus auf Frauen? Und da muss man ja wirklich sagen, der Fokus wird ja in erster Linie durch das Kopftuch auf Frauen gelegt. Es wird ja, also der Fokus oder der Zwang in dem Sinne, dass nichts passiert, dass keine sexuellen Übergriffe stattfinden, der Fokus dafür liegt auf Frauen. Frauen müssen mit ihrer Bedeckung dafür eben sorgen, dass sie ihren Schmuck verhüllen und Frauen müssen eben dafür sorgen, dass sie für Männer diese Reize nicht haben. Und deswegen ist der Fokus eben auf Frauen, weil eben der Islam in erster Linie den Fokus auf Frauen legt. Weil eben der Islam klar macht, Frauen haben eben Reize. Ich bin ja ehrlich gesagt auf Facebook, ich bin in so ein paar Islamgruppen und da wird das ja auch häufig diskutiert. Und da kommt dann eben auch so, ja, aber Männer müssen sich ja eigentlich auch, oder Männer sollen ja eigentlich auch weggucken, wenn sie irgendwie eine Frau sehen und eigentlich sollen sich ja Männer auch so verhalten. Also das soll anscheinend schon auch so gemacht werden. In der Praxis ist es aber eben so, dass also in dieser Alltagspraxis im Islam ist es eben so, dass in erster Linie eben die Frau die Verantwortung dafür hat, die anständige, die züchtige Frau zu sein. Das weiß ich alles. Genau. Also da stimme ich dir auch mit überein, dass das Kopftuch an sich fraglich ist. Mir geht es um den Diskurs, dass das Verhalten vom Mann an sich, der diese Gewalt auch gegenüber der Frau ausübt, dass das nicht weitestgehend kritisiert wird, sondern dass halt kurzzeitig, also kurzfristig drauf geschaut wird und eben nur der Fokus darauf geht und nicht tiefliegende Probleme halt aufgegriffen werden. Ja, das ist mein Kritiker. Die Sache ist aber eben natürlich auch die, dass dass daraus ja ein Schuh wird, wenn man sich dann eben zum Beispiel anguckt, was 2015 in Köln passiert ist, was dann eben gerade auch durch Männer stattgefunden hat, die von Westlichkeit generell oder die von westlichen Frauen generell einfach wenig halten. Die eben wirklich auch selber diese Unterteilung machen von Frauen in gute Frauen und in schlechte Frauen. Und so wird dann meines Erachtens auch einfach eben ein Schuh draus, wenn einem eben klar wird, dieses Frauenbild wird eben auch maßgeblich von Männern mitgemacht. Frauen setzen innerhalb ihrer eigenen Familien das Kopftuch oft mit durch, das ist überhaupt kein Thema. Aber eben diese Frauenbilder werden eben maßgeblich auch von Männern mitgestaltet. Also die werden auch in Moscheen gepredigt. Da muss man sich auch wirklich mal angucken, was eigentlich so der Content allein schon in der durchschnittlichen Moschee, sage ich mal, ist. Wir reden jetzt gar nicht von super krassen Salafisten-Moscheen, sondern das muss man sich mal angucken. Und von dem her würde ich sagen, diese Mann-Frau-Ebene ist in dem Sinne gar nicht zu trennen, denn der Fokus liegt auf der Frau, weil der Mann den Fokus auf sie legt. Und ja, das ist ja das Problem. Ja. Wenn das nicht aufgegriffen wird, herrscht halt wieder eine Gewalt gegenüber Frauen. Ja, und ich meine, das stimmt, ja, aber es sind halt eben so zwei Ebenen, die in dem Sinne schwer voneinander zu trennen sind, weil dass der Fokus auf der Frau so liegt und dass die Frau sich perfekt verhalten muss und dass die Frau die Unberührbare sein muss, das ist ja eben was von Männern auch in Gang gesetzt wird und was ja von Männern eben auch so durchgesetzt wird und gerade eben auch, wenn es darum geht, so dass wir uns Ehrenmorde angucken und die dann eben auch von männlichen Familienmitgliedern so durchgeplant werden, da ist es ja dann auch wieder so, die Frau erfüllt eben die Vorstellungen nicht, also die Ehrvorstellungen der Männer nicht, also muss sie verschwinden, ja. Und das ist eben das, was ich auch meine, also diese Strukturen werden ja durchaus auch von eben gerade auch Terre de Femme kritisiert, die ja eben sagen, oder Terre de Femme setzt sich ja auch wirklich gerade auch gegen Ehrenmorde ein und da sind natürlich ganz klar, da werden ganz klar die Männer angesprochen. Aber eben zu diesem System der Ehrenmorde gehört eben mit dazu, dass es diese Aufteilung von Frauen in gute, anständige Frauen gibt und in schlechte, deutsche Frauen. Der Vorwurf an Sirucci war ja eben der, dass sie ja wie eine Deutsche leben wollte. Also das war das Ding. Oder dass der Bruder eben zu ihr meinte, du lebst wie eine Deutsche und wir erkennen dich nicht wieder. Also das heißt eben diese Dichotomie zwischen anständigen Frauen und zwischen deutschen Frauen, die wird von den Männern aufgemacht. Und die wird von den Männern durchgesetzt in dem Sinne, als dass die guten Frauen oder als dass den guten Frauen eben das Kopftuch aufgezwängt wird, damit sie eben gute Frauen sind. Also das ist eben so ein System, ich sag mal, was in seiner Geschlechterlogik nicht zu trennen ist. Also das gehört schon so zusammen. Und wenn man eben Kritik daran üben will, dass Männer diese Regeln machen, dass Männer diese Regeln vor allem auch durchsetzen und dass Männer dafür verantwortlich sind, dass schlimme Frauen weggeschafft werden, sage ich mal, dann ist das natürlich auch was durchgesetzt wird eben durch solche Kopftuchgebote in Communities. Und das sind also zwei Sachen, die schon sehr zusammengehören und die man auch so zusammen kritisieren muss. Also wenn ich jetzt eben eine Kopftuchkritik so eben mache und dann eben sage, Frauen sollen eben in Schulen auf Augenhöhe mit Jungs sein, dann sage ich ja auch, diese Jungs betrachten sie aber nicht als auf Augenhöhe. Und diese Jungs wollen dann, dass sie sich verschleiern. Also sie wollen, dass Frauen sich markieren eben als jemand, der sich dessen bewusst ist, dass er nicht auf Augenhöhe ist. Also das gehört ja immer zusammen. Und ich habe jetzt eigentlich... Dann nicht eine Umerziehung der Männer stattfinden? Ja, genau. Und das habe ich ja auch gesagt, dass in Schulen es auch einfach einen Aufklärungsunterricht geben muss. Und dass Männer auch begreifen müssen, dass Frauen eben kein Freiwild sind, wenn sie kein Kopftuch tragen, dass sie nicht verfügbar sind für Männer einfach so. Das sind ja alles Sachen, die auch durchgesetzt werden müssen mit so einem entsprechenden Verbot. Und wenn da irgendwie in Schulen nichts kommt und einfach nur so, die tragen jetzt alle kein Kopftuch mehr, aber wieso, weiß ich irgendwie auch nicht und hat jetzt irgendwie nichts mit nichts zu tun. So natürlich bringt das gar nichts. Also es ist natürlich auch ganz klar, dass da solche super tollen Ehrenmänner irgendwie in die Pflicht genommen werden müssen, die Ehre nicht mal irgendwie definieren können, die Respekt nicht definieren können. Es ist natürlich auch ganz klar, dass die da angesprochen werden müssen. Und deswegen gesagt werden muss, hey, weil die jetzt irgendwie deutsch ist und weil die kein Kopftuch trägt, brauchst du nicht zu glauben, dass du jetzt das machen kannst. Ja, aber es ist ja auch genau umgekehrt. Also weiße Männer, die eben Frauen mit Kopftuch als nicht ebenbürtige nehmen, kann das halt eben auch kommen. Deshalb meinte ich, warum legen wir den Fokus nicht auf die Umerziehung, dass eben nicht immer so viel Gewalt gegenüber Frauen stattfindet, sondern eben, dass die Frau, egal wie sie sich anzieht, als ebenbürtig angesehen wird und erst dann eine Entwicklung und eine Emanzipation der Frau auch stattfinden kann. Ja, ich meine, es ist natürlich auch ein Problem. Es ist natürlich auch ein Problem, wenn Frauen mit Kopftuch irgendwie abgesprochen wird, dass sie studieren können, wenn ihnen eben abgesprochen wird, dass sie fähig sein können. Und ich meine, insofern stimmt das natürlich schon. Also das Kopftuch sagt jetzt nichts irgendwie über irgendwelche menschlichen oder intellektuellen Kapazitäten bei Frauen aus. So, also ich meine, das ist klar. Also generell kann auch jede Frau mit Kopftuch alles studieren und alles werden. So, also das ist überhaupt nicht das Thema. Es ist halt so ein bisschen schwierig, eben diese Geschlechterkomponenten eben so losgelöst voneinander zu diskutieren. Also man muss einerseits das Kopftuch diskutieren, andererseits natürlich auch diskutieren, was haben Männer für Frauenbilder, und das gehört definitiv auch alles zusammen. So, also das kann man halt irgendwie schwer voneinander separieren, und also mit allen möglichen Gesetzen muss es eben auch immer Aufklärung geben, und das gilt eben, wenn man so ein Verbot hat, muss man natürlich darüber aufklären, so gibt es das Verbot. Und das ist halt irgendwie ganz klar. Und da müssen auch Männer irgendwie in die Pflicht genommen werden. Und es muss natürlich auch klar sein, dass wenn wir jetzt sagen, wir mal so einen Stiefel-Nazi haben, ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie irgendwie eine Maßnahme ist, Frauen mit Kopftuch zu drangsalieren oder irgendwas. Oder ihnen das Kopftuch irgendwie runterzureißen. Dass das nicht wirklich eine sehr gute Islamkritik ist, wie ich finde. So. Ich meine, in der Regel wissen die das natürlich, aber die scheißen ja auch drauf. Ne? Und ich meine, das ist natürlich ganz klar, da muss man natürlich die Männer in den Fokus nehmen. Also, dass eine Frau zu respektieren ist, egal was sie anhat. Und eben, wenn sie auch ein Kopftuch anhat, dann muss man ihr das Kopftuch halt in dem Sinne so auch lassen. Also, man kann jetzt nicht irgendwie Frauen irgendwie in freier Wildbahn für ihre Kleidung irgendwie. Aber sie werden ja dann ausgeschlossen aus den Riesenberufen. Vielleicht eine ganz kurze organisatorische. Verzeihung, ich hoffe, das ist jetzt nicht als ein Abwürgen, aber da jetzt eine gewisse Diskussion oder ein Zwiegespräch entsteht, gab es auch noch andere, zu anderen Aspekten Nachfragen, sonst können wir das gerne weiterlaufen lassen. Ich finde das spannend, aber ich würde es auch anderen ermöglichen, noch zu anderen Aspekten Fragen zu stellen. Muss ich jetzt näher? Oder sagst du es? Machen wir einfach weiter. Scheiße. Du treffst das auch. Nicht bei mir. Jetzt habe ich es. Pass auf. Gab es noch darüber hinausgehende Anmerkungen? Sonst können wir dahin. Ja, bitte. Vielleicht zu dem Staatsverständnis oder wie halt Religion zum Staat zum Beispiel steht. Da kam ja zum Beispiel auch, dass wir auch von der CDU regiert werden. Und in der CDU steht ja auch christlich drin. Und dass die Kirchen ja zum Beispiel auch Mitspracherecht hätten. Das Ding ist jetzt, Deutschland ist halt so ein. In Deutschland herrscht halt ein Mischsystem. Sprich, wir haben keine klare Trennung zwischen Staat und Religion, wie es halt in Frankreich der Fall wäre, was vielleicht halt viele Vorteile mit sich bringen würde eigentlich. Hier gibt es halt so ein Verständnis, dass die Kirchen mit dem Staat zusammenarbeiten können. Sprich, die Kirchen haben teilweise auch eigenes Recht, aber grundsätzlich besteht halt ein weltanschauliches Neutralitätsgebot. Das heißt, wenn der Staat sich gegenüber dem Bürger auftritt, in welcher hoheitlichen Funktion auch immer, dann soll er eben gerade nicht mit religiösen Symbolen bekunden oder die sich zu eigen machen. Da gab es auch zum Beispiel jetzt vor kurzem, 26. oder 27. in der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, da ging es ja um das Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen. Da hatte ein Aktivisten geklagt, dass quasi sie das nicht tragen konnte. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ein Verbot ist hier recht verfassungsmäßig, mit der Begründung, der Staat muss erstens hier die negative Religionsfreiheit von anderen rechtfertigen können. Sprich, ich muss selber auch damit rechnen, wenn ich hier vor einer Richterin stehe, dass diese Richterin eben weltanschaulich neutral ist und nicht nach islamischem Verständnis, Scharia-Verständnis oder anderen göttlichen Verständnissen urteilen soll, sondern wirklich nach säkularem weltlichen Verständnis. Und deswegen geht es zum Beispiel auch darum, und da wurde gesagt, dass die Rechtsreferendarin selber hier in Form der Justiz gegenüber dem Bürger die auftritt. Und da kann man zum Beispiel auch mit Artikel 3 Grundgesetz argumentieren, jeder muss halt die Gewissheit haben, dass der Staat hier vollkommen objektiv und neutral über mich urteilt. Und wenn ich sehe, das ist zum Beispiel jemand, der ein Kreuz trägt und der weiß, ich bin ein Moslem, da könnte ich sagen, und ich habe einen Rechtsstreit mit einem Christen, da könnte ich sagen, der könnte durchaus sagen, naja, moralisch hat der Christ ja schon das richtigere Wertegefüge und dem Moslem gebe ich ja zum Beispiel nicht das Recht. Allein der Schein, dass der Staat hier nicht neutral ist, würde bedeuten, dass bei dem Bürger ein gewisser Vertrauensschutz nicht besteht, Rechtssicherheit nicht besteht. Und Einheitlichkeit des Staates bedeutet, Artikel 3 Grundgesetz, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich muss darauf vertrauen können, dass der Staat hier mich, ob ich Moslem bin oder Christ bin oder Atheist bin, völlig scheißegal, gleich behandelt. Dementsprechend darf er nicht zum Beispiel beeinflusst sein durch eigene religiöse Vorstellungen. Deswegen hat er zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass es irrelevant ist, dass zum Beispiel eine Person innerlich vielleicht religiöse Anschauungen oder Gefühle hat. Aber zur Schau stellen darf sie es nicht. Okay, also vielleicht kurze, das war jetzt ein Kooperat über Genosse. Hier gab es noch vielleicht Fragen oder Kritik? Ich habe direkt darauf nur eine Anmerkung. Wenn wir jetzt wirklich kurz bleiben und danach vielleicht zu konkreten Nachfragen. Ja, bitte. Es geht, der Punkt ist, dass RichterInnen oder StaatsanwältInnen, jeder Mensch, der im Gerichtsalterat steckt, keine religiösen Symbole zur Schau tragen darf. Das heißt, auch wenn die Person ein Kreuz tragen würde, müsste sie es unter ihrem unter der Robe tragen. Das ich höre zu einem Satz. Was uns als nächstes noch wäre, wäre nicht öffentlich zur Schau getragen. Weitere Fragen? Vielleicht jetzt noch? Also ich hätte noch eine kurze Anmerkung. Was denn? Kurze Anmerkung, aber wirklich. Was ist denn der Unterschied, wenn ich für mich selber die Religion habe und was unterscheidet das davon, ob ich jetzt ein Kopftuch trage und eine Richterin bin oder ob ich kein Kopftuch trage und trotzdem Muslim bin? Dann kann mein Urteil doch trotzdem verfälscht werden. Natürlich, du hast halt innerlich ganz viele verschiedene Anschauungen und aufgrund dieser Anschauungen kriegst du dein Urteil. Aber die Frage ist, ob du das nach außen hin trägst, also den Anschein auch erwächst. Ich bin auch von nicht säkularen Gedanken zum Beispiel geleitet. Oder ob du zum Beispiel hier, du repräsentierst ja das etwas, nämlich quasi den Staat als solches. Und der Staat hat keine religiösen Bekenntnisse. Also der gewährleistet Bekenntnisfreiheit. Er soll dafür Sorge tragen, dass du zum Beispiel deine Religion ausleben kannst. Ob es jetzt quasi darum besteht, einen Religionsglauben selber zu haben, oder den zum Beispiel die Rituale da auszulegen, das soll er gewährleisten, also den Rahmen schaffen dafür. Aber er soll selber nicht die Religion als solches haben. Weil er ist quasi, glaubenslos, er ist quasi der Staat von allen. Es ist der Staat vom Atheisten, es ist der Staat von der Muslime, vom Juden, vom was auch immer. Verzeihung, da hinten gibt es noch eine Frage. Also mir ist ein bisschen abgeschliffen. Also was ich an dem Vortrag sehr gut fand, war nochmal die grundsätzliche Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass man universelle Frauenrechte aus dem Fokus nimmt? Also Poststrukturalismus, Poststrukturalismus hattest du ja angesprochen. Also dieses auch Zurückziehen in eine Opferrolle, also wo dann Kopftuch als Empowerment, wenn ich das nicht tragen darf, dann werde ich als quasi gezwungen in eine Parallelgesellschaft hineingedrängt. Diese Frage, dass wir weggegangen sind von Materialismus, sondern jeder einen scheinbaren Individualismus auch erlebt ist. Ist das so das Problem oder was könnte da die Lösung sein? Marx lesen, Adorno lesen oder welche Bücher soll man noch alle lesen? Also zunächst mal, ich habe es am Ende so ein bisschen angedeutet, also es ist definitiv so ein bisschen diese Verabschiedung von festen Begrifflichkeiten oder beziehungsweise überhaupt Begriffe mit Inhalten zu füllen, also mit konkreten Inhalten zu füllen und eben wirklich auch Frauen durchaus auch so ein bisschen, also ich muss ja sagen, was so Radikalfeminismus angeht und Frauen generell als ein Kollektiv beziehungsweise als Klasse zu sehen, da bin ich zwar so ein bisschen von weggegangen, aber man kann schon sagen, dass es global gesprochen durchaus gewisse Kollektivinteressen von Frauen gibt, die natürlich ganz stark auch mit Reproduktion zusammenhängen, die mit Sicherheit auch ganz stark von eben, oder sich eben sicherlich auch ganz stark eben in Prostitution manifestieren und wie sich Prostitution auch global ausgestaltet, da würde ich auch sagen, dass es eben so ein Kollektivinteresse eben von Frauen geben kann, das eben abzuschaffen. Aber es ist gerade eben auch diese Verabschiedung von Begrifflichkeiten und von dieser Ansicht, dass man Begrifflichkeit mit Bedeutung füllen kann, hin zu eben, dass Feminismus das ist, mit dem man sich gut fühlt. Das heißt also, dass wir gerade auch in der dritten Welle stark diesen Empowerment-Begriff haben und dass das Feminismus ist, von dem Frau sagt, dass es für sie Feminismus ist. Und einfach eben dieses Weggehen davon, dass Begriffe auch wirklich was bedeuten und dass Wörter auch was bedeuten und dass Wörter nicht einfach mit Bedeutung gefüllt werden können, wie man gerade eben lustig ist und wie es sich für die Außenstehenden am besten anfühlt oder für die Betroffenen am besten anfühlt und dass wir es hier halt ganz stark eben mit so einem, ja, man möchte wirklich so polemisch sagen, Betroffenheitsfeminismus zu tun haben. Also dass wir wirklich eben sagen, Feminismus ist das, von dem ich möchte, dass es Feminismus ist, also ein Feminismus durch Wollen, wenn man so möchte. Und dass jedes eigene Gefühl total valide ist und jedes Gefühl unhinterfragt stehen bleiben muss und alles total akzeptiert werden muss und vor allem eben auch, dass eigene Gefühle und Befindlichkeiten so politisiert werden. Also dass die quasi in politischen Debatten sehr, sehr vorne dran stehen und dass die einfach unter allen Umständen respektiert werden müssen. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt irgendjemandes Gefühle nicht respektieren könnte, aber dass ich halt eben schon irgendwo die Grenze ziehen kann und sagen kann, nur weil es sich jetzt für dich so anfühlt, muss ich das nicht in meine politische Analyse, gerade eben auch von Frauen als Kollektiv, irgendwie mit einfügen. Und das ist eben so ein bisschen das, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass eben der dritte Welle-Feminismus auch so einen stärker individualistischen Ansatz hatte, was ja erstmal gar nicht schlecht ist, denn Kollektive soll es ja eigentlich nur geben mit dem Zweck, um auf ihre Auflösung hinzuarbeiten. Und wenn Kollektive zum Selbstzweck werden, was so ein bisschen in der zweiten Welle das Problem war, also auch dieser ganze Sisterhood-Begriff, Und wenn man sich im Kollektiven einfach nur so ein bisschen einigeln und einnisten möchte, dann haben Kollektive definitiv ihren Zweck verfehlt. Und Kollektive müssen als Zweck ihre Abschaffung haben. Und was da eben so ein bisschen passiert ist, ist, dass eben ja auf einmal jedes Gefühl als politische Analyse valide sein muss. Und das ist definitiv was, was gerade wirklich ein sehr, sehr großes Problem darstellt, eben auch nicht nur beim Islam, sondern eben auch wirklich gerade zu diesen, ja, auch Themen wie Prostitution, wo man dann wirklich sagen muss, dass da auch wirklich eine Analyse flöten geht, davon, wie sich Prostitution eben global ausgestaltet, vielleicht auch so ein bisschen auch so eine durchaus eben marxistische Analyse dazu, was das genau bedeutet, wenn eben die Sexualität von Frauen kommodifiziert wird, wenn eben die Sexualität von Frauen auf dem freien Markt steht und wenn die Sexualität von Frauen eben marktkonform zurechtgetrimmt werden muss und Frau sich von ihr entfremden muss. Also auch dieser Entfremdungsbegriff, den ja auch schon eben Marx verwendet hat, dass das alles wirklich sehr, sehr wenig Verwendung findet. Weil das Ganze eben einfach ja eben abgelöst wurde von so einem Feminismus der Befindlichkeiten, so einem Feminismus des Feelgood, des Empowerments. Und da sind in den letzten Jahrzehnten wirklich ja maßgebliche Verfehlungen auch propagiert worden von Feministinnen. Und ich finde es so ein bisschen schwierig, was dann viele Feministinnen in der zweiten Welle machen, ist dann, die sagen, das hat ja mit Feminismus gar nichts mehr zu tun. Man könnte natürlich einerseits zustimmen, aber das ist so ein bisschen zu einfach. Und man würde sich so ein bisschen immunisieren gegen die Frage, wie konnte Feminismus denn diese Richtung überhaupt einschlagen? Also wenn man halt einfach sagt, naja, wenn es mit Feminismus nichts zu tun hat, brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Und so läuft der Hase halt nicht. Und deswegen, da habe ich auch wirklich starke Kritik, auch häufig an zweite Welle Feministinnen, die sich einfach dann sagen, das hat ja alles nichts mehr damit zu tun und da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden. Und das ist so ein bisschen zu einfach. Wollen wir, also ich sehe jetzt mal deine Frage. Ja, durchaus, aber du hast schon relativ viele Fragen auch gestellt. Ich hoffe, du siehst es nicht. Machen wir es mal so. Ja. Wir können gerne jetzt sagen, ist das jetzt der letzte Beitrag, also wir machen ein bisschen mehr so, dein letzter Beitrag, und jetzt wäre die Frage, hat jemand anderes noch irgendwas? Also dass wir da jetzt noch kurz überlegen, möchte jemand noch was sagen? Und dann würden wir dich auf jeden Fall am Ende noch dran nehmen. Das heißt also, niemand hat mehr irgendwas anzumerken, zu fragen. Lob ist auch okay. Ja, bitte. Genau, bei deiner Einführung auch so ein bisschen die Absage am Universalismus. Ne? Mhm. Was ich mir, oder wo ich halt immer so ein bisschen Parallelen sehe, oder auch Artikel mal gelesen habe, wo es Parallelen gibt, ist ja tatsächlich, wenn man halt so die neue Rechte guckt, die ja mit Laurent Benoit explizit ja Absagen im Universalismus macht, er sagt, wir leben nicht in einem Universum, wir leben in einem Pluriversum, also tausend Welten, und alle diese kulturellen Welten funktionieren nach ihrer eigenen Logik, können auch gar nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Würdest du sagen, es gibt zu deinen, oder zu den dir oder von dir skizzierten Positionen, gibt es da Parallelen? Das ist ein sehr guter Punkt. Also da kann ich jetzt auch gleich was dazu sagen. das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, der sich für mich auch so ein bisschen manifestiert hat in den letzten Jahren an der Frage, die ja auch gerne und viel gestellt wurde, gehört der Islam zu Deutschland? Und dass wir es da dann wirklich seitens der AfD oder anderen Rechten wirklich mit Leuten zu tun haben, die eben auch keine Universalisten sind, die sich halt gerne als Islamkritiker inszenieren, die aber definitiv keine Universalisten sind, weil sie dann eben so nach dem Motto sind, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber es gibt bestimmte Regionen in der Welt, da gehört der Islam hin und da können dann die Muslime machen, was sie wollen und sich die Birne einschlagen, solange es hier in Deutschland nicht passiert. So, und das ist natürlich eine sehr schlechte Islamkritik, so obviously. Und das ist so ein bisschen eben das, was ich meine, wenn ich über diesen Ethnopluralismus rede, dass das so ein Begriff ist, der eben findet, dass jede Kultur irgendwo gleichwertig ist und jede Kultur irgendwo ihren Platz in der Welt hat und dass jede Kultur eben auch in dem Sinne respektiert werden muss. Und das ist eben das, was dann häufig eben seitens Konservativer oder eben seitens Rechter gemacht wird. Das habe ich zum Beispiel auch gelesen, als es gerade eben um diesen Fall Sürücü ging, und da hieß es dann eben auch häufig, also sowas wie mit Ehrenmorden wollen wir hier nicht haben, aber wenn die das bei sich machen wollen in Anatolien, dann können die das ja machen. So, und das ist dann auch wieder obviously eine sehr schlechte Kritik. Oder wenn wir zum Beispiel, das erzähle ich auch noch eben kurz, ich war vor vielleicht ein, zwei Jahren, ich bin mit der Feministin, vielleicht kennen Sie einige, Sana Ramadani, ist ja auch eine recht bekannte Islamkritikerin, also wir sind befreundet, Und ich war dann mal auf einem Vortrag von ihr und auf diesem Vortrag bei Heidelberg waren sehr viele Leute aus der Jungen Union. Und also es wurde auch, glaube ich, schon hineingeladen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die waren dann halt schon so nach dem Motto, also in den Kommentaren kam das später auf, die waren schon so nach dem Motto, ja, wenn das in Deutschland ist, finden wir das irgendwie alles ganz, ganz schrecklich, aber andere Sitten, andere Länder, so nach dem Motto. Ja, das ist natürlich eben genau eben dieses Problem, was sich dann eben so manifestiert in diesen Ansichten, dass jede Kultur irgendwo doch ihren Platz hat und dass ja, aber in Deutschland eben nur ja, die deutsche Kultur Platz hätte und alle anderen Kulturen kann man ja irgendwie schlecht finden, aber man kann sie ja jetzt auch nicht irgendwie so dazu auffordern, dass sie gewisse universelle Maßstäbe einhalten oder universelle Menschenrechte einhalten und was sie aber woanders machen, ist uns dann egal, weil aus den Augen, aus dem Sinn. Also das ist natürlich alles eine sehr, sehr schlechte Kritik und da muss man sich natürlich auch so ein bisschen irgendwie so ein bisschen an den Kopf fassen und sich fragen, mit wem man sich verbündet, mit wem man überhaupt Zweckbündnisse macht und wen man überhaupt als einen Ansprechpartner da überhaupt haben kann. Und Leute, die eben so argumentieren, dass der Islam nicht nach Deutschland gehört, aber dafür woanders hingehört, das sind natürlich keine Bündnispartner. Anmerkung zu dem Einwurf, und der ist nicht abgesprochen. In Vorbereitung der Veranstaltung habe ich gestern Abend mir nochmal einen Vortrag angehört, den ich auch hier wärmstens empfehlen möchte, von dem Herrn Samuel Schirnbeck. Mhm. Der ist auf Einladung der Initiative Erdos statt Wehrlos in Berlin gewesen und sprach dort über sein Buch Der fatale Umgang der Linken mit dem Islam, mit dem politischen Islam. Sei es mal hingestellt. Entscheidender Punkt ist, er beschreibt, wie im Wesentlichen in mehrheitlich islamischen Ländern die linken und gerne auch liberalen Kräfte dort mit Bezug auf die Aufklärung, die nun mal historisch mehr oder weniger hier in den westlichen Ländern ihren Durchbruch, ja, oder zumindest wurde sie geäußert, sie ist noch nicht durchgesetzt, aber wir hoffen, der Tag kommt noch. Und auf jeden Fall, diese Leute dort berufen sich auf die Aufklärung und die sagen, wir wollen endlich auch diesen Zustand erreichen, wenigstens mal bürgerliche Verhältnisse, solange der Kommunismus nicht erreichbar ist. Und sie sagen, liebe Linke in den westlichen Ländern, hört auf, uns auf unsere Kultur festzunageln und so zu tun, als wären wir eben unfähig, vernünftige Verhältnisse einzurichten. Ja? Und das ist genau das, was aber Islamkritiker und Islamkritikerinnen hierzulande erleben. Wo werden sie denn eingeladen vom ums ganze Bündnis und von der IL? Ja? Das ums ganze Bündnis, Verzeihung, ich gehe auch gerne mal zu einer Demo verstehen, manchmal ist okay, aber wenn man eine Unteilbar-Demonstration macht, bei der Zentralrat der Muslime sprechen darf, in dem türkische Faschisten organisiert sind, wir würden doch nie und nimmer Udo Vogt einladen, ja, wenn wir gegen wen, ja, dort hinten sehe ich manche, so, und das muss, in meinen Augen sollte uns das als universalistische Freunde der Freiheit und Freundinnen der Freiheit irgendwie klar werden, das sind auch unsere Feinde, ja. Aber es ist die Ideologie, die ist nicht eins zu eins verschmolzen mit den Menschen, sondern das könnten sie hinterfragen und ablegen und ich hoffe, der Tag wird kommen. Und dafür liest man Marx, Adorno und Freiheit ist keine Metapher aus dem Kehrverlag. Und jetzt nochmal die. Entschuldigung. Ja, klar. Okay, jetzt nochmal was ganz anderes. Also die Sachen, die du über diese queeren Gruppen erzählt hast, sei jetzt mal dahingestellt, die sich Schüssen genommen haben. Wie kommst du darauf, dass es biologisch zum einen zwei Geschlechter gibt und wieso tust du die anderen Geschlechter ab? Also, also das, was sich gerade Menschen emanzipieren gegen das patriarchale System, gegen die cis-heteronormative Gesellschaft, warum verleugnest du den Part und packst das alles in einen Topf rein? Also es ist so, dass, oder ziehen wir es mal anders auf. Sagen wir mal so, ich habe ja vorhin schon angedeutet, so ein bisschen ja polemisch, dass Reproduktion ja erstmal binär funktioniert und dass auch die Geschlechterverhältnisse, dass die Produktions- und die Reproduktionsverhältnisse ja auch zweigliedrig aufgeteilt sind. Das heißt also, wenn es, ich sag mal, biologisch noch durch Chromosomenabweichungen andere Geschlechter gibt, es gibt ja natürlich auch noch Intersexualität, was aber in dem Sinne kein drittes Geschlecht ist, also das muss auch nochmal wirklich so gesagt werden, dass es das auch noch so gibt, ist erstmal Ja, richtig. Aber für die Verhältnisse ist es in dem Sinne, was nicht heißt, dass diese Leute nicht relevant sind, weil wenn ich das dann, als ich das mal woanders gesagt habe, in Trier, wurde mir daraus gedreht, für dich sind die Leute nicht relevant. Also das möchte ich erstmal sagen, das ist nicht der Fall. Der Fall ist aber eben, dass die Verhältnisse eben zweigliedrig aufgeteilt sind. Das ist jetzt so ein bisschen, wie wenn wir sagen würden, Menschen haben 5 Finger. Also an einer Hand. Niemand würde widersprechen. Man könnte aber sagen, es gibt aber auch einige sehr, sehr wenige Menschen, die nicht mit 5 Fingern an einer Hand geboren werden. Das macht aber eben die Aussage, dass Menschen an einer Hand 5 Finger haben, macht es die Aussage ja erstmal nicht unwahr, weil es eben immer Abweichungen gibt, die aber für die Verhältnisse oder die eben für so eine Gesamtanatomie des menschlichen Körpers eben erstmal keine große Bedeutung tragen. Und wir haben eben diese Verhältnisse von Mann und Frau, das ist das, was wir eben meinen, wenn wir sagen, es gibt Geschlechterverhältnisse, die beziehen sich eben auf Mann und Frau. Und global gesprochen ist es eben in aller Regel schon noch so, dass Frauen von Männern unterdrückt werden. Und das kann man auch ganz eindeutig so benennen, dass Frauen eben auch oft von Männern ausgebeutet werden, für Reproduktionsarbeit ausgebeutet werden. Und das ist erstmal eine Benennung von Zuständen, die nicht unbedingt kategorisch ausschließen muss, dass es eben chromosomale Abweichungen gibt, dass es eben Intersexualität gibt, die aber eben für die Verhältnisse nicht relevant sind. Und die Behauptung, dass es zwei Geschlechter gibt, wird eben nicht unwahr dadurch, dass es einige sehr wenige kleine Abweichungen gibt, so wie die Aussage, dass Menschen an einer Hand 5 Finger haben, nicht unwahr wird, wenn es eben einige sehr wenige Menschen gibt, die keine 5 Finger an einer Hand haben. Darf ich darauf antworten? Oder? Letzte Anmerkung dann bitte. Okay, warum sollte dann, also die Diskriminierung gegenüber Transpersonen beispielsweise gibt es ja trotzdem, es ist eine Realität, warum wird das dann in den Diskurs trotzdem nicht mit aufgenommen und warum sollten wir der Kultur, die uns diese beiden Geschlechter gibt, also biologisch hin oder her so, warum können wir nicht uns das selber aneignen, dass wir eben nicht dieser Binarität angehören wollen? Warum wird das nicht als was Emanzipatorisches angesehen? Also es ist ja natürlich so, dass ich ja selber mich in einer feministischen Tradition befinde, die sich ja gender-abolitionistisch nennt. Das heißt, ich bin Teil einer Bewegung, die eben dieses soziale Geschlecht gerne abschaffen will, damit es eben diese Boxen, diese engen Genderboxen nicht gibt, die ja meines Erachtens in den letzten 2 Jahrzehnten auch enger geworden sind. Die ja auch wieder stereotyper geworden sind, die wieder einengender geworden sind. Und was ich damit meine, ist eben, dass wenn wir aber wirklich rein deskriptiv erstmal argumentieren oder rein deskriptiv eben feststellen, wie die Verhältnisse eben sind, dann tun wir das, indem wir eben das Geschlechterverhältnis beschreiben, eben was das Wort deskriptiv sagt. Und wenn wir eben das Geschlechterverhältnis beschreiben, dann haben wir diese zwei Geschlechter. Und wir können jetzt eben, indem wir irgendwie sagen, es gibt irgendwie noch viele andere Geschlechter und diese Binarität, die gibt es so nicht, die erschwert uns natürlich auch über die Verhältnisse zu sprechen. Ja? Und Frauen werden eben unterdrückt wegen ihrer weiblichen Körper. Ich kann jetzt natürlich viele Unterdrückungsmechanismen aufzählen. Ja. Jährlich müssen 50.000 Frauen weltweit unter illegalen Umständen eben abtreiben. 50.000 Frauen sterben jedes Jahr dabei. Frauen in Kamerun werden die Brüste gebügelt. In Nepal müssen Mädchen sich in Hütten verstecken, während sie ihre Menstruation haben. Frauen, die menstruieren, werden in vielen Kulturen als unrein gesehen. Frauen tragen immer noch den weit überwältigenden Teil der Reproduktionsarbeit, auch nachdem das Kind schon da ist, etc., etc., etc. Und das sind eben so Sachen, für die wir eben Begrifflichkeiten haben müssen. Und wenn wir jetzt auf einmal irgendwie so tun, als hätte Reproduktion mit Frau sein gar nichts mehr zu tun, dann verschleiern wir eben ein bisschen die tatsächlichen Geschlechterverhältnisse, die herrschen. Und wir brauchen Begriffe dafür. Und es ist also eben nicht so, dass einfach nur ganz zufällig Menschen mit Gebärmutter unter Menschen mit Penis oftmals leiden. Nein, wir haben Begriffe dafür. Und wir müssen das auf Begriffe bringen, wir müssen das eben sichtbar machen, um eben auf eine Welt auch hinauszuarbeiten, die es irrelevant macht, was für Geschlechtsorgane man hat und die das Geschlecht eben irrelevant macht. Aber das ist aktuell absolut nicht so, weil wir in einem total zweigegliederten System leben, aber wir verabschieden uns von diesem System nicht durch Sprechakte, nicht durch Performance, wir verabschieden uns von diesem System durch eine materielle Änderung der Verhältnisse und eben damit auch eine Änderung des Bewusstseins. Ja? Aber wir verabschieden uns nicht dadurch, indem wir sagen, ich habe mit diesem System nichts zu tun, ich bin ausgedroppt, weil ich trage Kleider, aber ich kenne mich auch mit Computern aus, also bin ich irgendwie was anderes nochmal. Ja? Man muss ja gerade auch sagen, dass dieses Non-Binary-Konzept ja auch sehr, sehr häufig diese Gender-Rollen manifestiert oder zementiert, indem wir da ausgehen von einem, indem wir da ausgehen von Menschen, die das selbst reproduzieren, indem sie sagen, dadurch, dass ich ein bisschen was von einem Mann habe, aus der Genderbox Mann, aber auch ein bisschen was von der Genderbox Frau, bin ich ja irgendwie keins von beiden so richtig. Und dann muss man sich fragen, was heißt es dann also für dich, was ein Mann ist? Das heißt also, du hast ja selber anscheinend sehr klischeehafte Vorstellungen vom Gender Mann und vom Gender Frau, wenn du denkst, du könntest dich da irgendwie außerhalb dessen identifizieren, weil du dich in keiner dieser Genderboxen wiedererkennst. Und ich kann auch wirklich nur sagen, dass auch so eine Eigenidentifikation keine eben Rolle für die Verhältnisse spielt. Also gerade eben, wenn du sagst, du droppst aus dieser Eigenidentifikation aus und bist nichts davon, die Verhältnisse interessiert es nicht.